Keine echte Güte. Warum wir den Armen nicht wirklich helfen. Es gibt also Menschen in dieser Gesellschaft, die gehen kaputt, damit der Rest sich von ihnen abgrenzen kann. Und je mehr sie ausgegrenzt werden, desto mehr gehen sie kaputt. Und wenn sie kaputt genug sind, bezahlt der Staat Menschen, die sich um sie kümmern. Man nennt das dann soziale Arbeit, denn wer keine Arbeit hat, den kann man immerhin bearbeiten. Wenn der Rohstoff von ThyssenKrupp Eisenerz ist und der Rohstoff von Holzverarbeitungsbetrieben Holz, dann sind die Verelendeten der Rohstoff der Sozialarbeiter. Sie verdienen ihr Geld damit, sie zuzuschneiden, herzurichten, anzupassen. Huch, sagt die Frau am anderen Ende der Leitung. Sie lacht. Es ist ganz ungewohnt, deine Stimme jetzt plötzlich am Telefon zu hören. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Hochschule und über zwei Ecken habe ich erfahren, dass sie mich oder das, was man von mir im Internet lesen kann, gut kennt. Sie weiß, wie meine Stimme klingt, weil ich für das junge Programm des Deutschlandfunks mal ein Feature aufgenommen habe, in dem ich von meiner Kindheit erzählt habe. Dieses Feature hat die Wissenschaftlerin unzählige Male gehört. Ihr Job ist es, Mitarbeiter von Jugendämtern und Sozialämtern zu schulen. Oder eher, sie zu sensibilisieren. Sie bringt ihnen bei, dass die Menschen, mit denen sie tagtäglich zu tun haben, tatsächlich Menschen sind. Dass sie individuelle Geschichten haben, dass sie Gedanken denken. Dass sie nicht nur Aufgaben sind, die es zu erledigen gilt.